Leute, könnt ihr das nicht verstehen? Für die deutsche Heimat lassen wir unsere deutsche Fahne wehen. Für die deutsche Heimat lassen wir unsere deutsche Fahne.